Neuer Morden, neuer Tag, heute haut mich nichts um. Weiß jeder, der mich sieht, deshalb und darum. Heute wird der Tag der Tat, oder hoffentlich endet er nie. Wär zu schön und wahr zu sein, im Alltag entflieh. Er ist alt und grau, trist und lang bis zum Schluss. Heute gelingt mir alles, er fleucht wie ein Fluss. Leid schreiben sie voll allein, das Bar für Bar. Wer ist jeden Tag so, wer ständig Silvester und Neujahr? Wer ist wie ein Sechser im Lotto, kein Kummer, keine Sorgen. Liebe dann nur ein Jetzt, kein Gestern, kein Morgen. Liebe dann nur den Augenblick leben, als wär's der letzte Tag. Kein Wieso, nur ein Darum, genau wie ich es mag. Wäre wie ein Traum, der nicht endet in alle Ewigkeit. Den Kummer und Sorgen, die hab ich sowas von leid. Danke, davon hatte ich schon reichlich, der nächste bitte. Heute knack ich den Jackpot, trifft genau in die Mitte. Kaum ist das schon getan, ich sagte, heute ist mein Tag. Ich hab dieses bis zum Schluss, vielleicht bin ich morgen im Sarg. Ich bin wie Hans im Glück, Glück kommt, Glück geht. Wenn, dann kommt es von Ihnen, hofft, dass ihr es seht. Also bade nicht im Mitleid, bade viel lieber im Meer. Denn auch wenn du es nicht glaubst, Leben bietet noch viel mehr. Fühl mich stark und gut mit einem Lächeln jetzt durch den Tag. Schnapp mir das Glück, so wie er gerade vor mir lag. Mach es nach, keine Soundschutz, sondern Realität. Schaut, wie letztes Jahr seine Runden jetzt nun dreht. Du fragst dich, wieso und warum, ich sag deshalb und wahr. Du sagst nein und niemals, ich sag doch und klar. Nimm die Hand an Steuer, sonst geht alles aus dem Ruder. Gib nicht nach, gib nicht auf, glaub an dich, Bruder. Glaube fürs jetzt ganze Welt, so ist, so wird's bleiben. Glück dort auch dazu, schnell am Hufeisen noch reiben. Salz nach hinten kipp schon, bin ich am Start. Der Wind werde ich so oder so, auch unrasiert mit Bart. Nimm du Creme und Puder, bist schwul wie Lilo Wanders. Du sagst nie und nimmer, ich sag, du bist ganz bestimmt anders. Doch zurück zum Thema, ach so, wir sind schon am Ende. Hoffe, ihr habt's verstanden, die Message, die ich euch hiermit sende. Ich bin wie Hans im Glück, Glück kommt, Glück geht. Wenn, dann kommt es von Ihnen, hofft, dass ihr es seht. Also bade nicht im Mitleid, bade viel lieber im Meer. Denn auch wenn du es nicht glaubst, Leben bietet noch viel mehr.